Schläfst du schon? Ach, nee. Nee? Nee. Kannst du nicht schlafen? Na, ich habe wieder so einen Gedanken im Kopf. Was hast du denn für einen Gedanken im Kopf? Das klingt vielleicht komisch, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass mein Spielzeug mich beobachtet. Okay. Ja. Welches Spielzeug? Na, du hast beispielsweise hier auch so ein Löwen mit so ganz großen Augen. Mein Karlchen. Dein Karlchen. Und ich schwör's dir, der hat einmal hier im Wohnzimmer gelegen. Mhm. Da hinten auf dem Tisch, auf dem Beistelltisch vom Sofa. Und dann bin ich aus dem Wohnzimmer eben ins Schlafzimmer gekommen und dann saß er da auf dem Schreibtisch. Und soweit ich das weiß und du mir das auch erzählt hast, hast du den nicht bewegt. Nee. Und wo ich dann mich gewundert habe, wie kommt denn Karlchen jetzt vom Wohnzimmer, wo ich ihn ja die ganze Zeit gesehen hatte, dann auf einmal auf den Schreibtisch ins Schlafzimmer. Und dann habe ich die Theorie entwickelt, und das muss ja so sein, weil ich habe es ja beobachten können, dass das Spielzeug sich bewegt, wenn wir nicht hingucken. Wie in den Filmen. Wie in den Filmen? Meinst du bei Toy Story? Genau. Toy Story war nicht nur ein Film. Ich glaube, Toy Story war mit so einer Nannycam gefilmt, oder? Mhm. Wenn keiner da ist und Nannycam noch läuft? Wobei, nein, ich glaube nicht, dass das mit einer Nannycam gefilmt ist, weil das kann ja nicht sein, weil ich glaube, das Spielzeug intelligent genug ist, zu wissen, wenn es beobachtet wird. Also die wissen halt, die sehen ja, wie man dann so eine Kamera aufstellt. Diese Nannycams werden ja häufig in Teddybären versteckt. Aber dann ist der Teddybär ja ein Komplize. Ja, der infiltriert die an den Spielzeuge halt. Also. So ein Doppelagent praktisch. Mhm. Hm. Und ich glaube, es gibt nur deshalb nicht mehr Dokumentationen über das lebende Spielzeug, weil die anderen Teddybären, die nicht in dem Kinderzimmer von Toy Story sitzen, mit dem Spielzeug gemeinsame Sache machen und immer die haben ja diese Klappaugen, ne? Ja. Und die machen die dann immer zu, weil hinter den Augen sitzen ja meistens diese Kameras. Und wenn die anderen sagen, so, da gibt einer so ein ganz kleines Zeichen irgendwie, dass du auf der Kamera nicht nachverfolgen kannst, das aussieht wie so ein Glitch oder sowas. Und dann macht er die Augen zu und dann ist da nichts zu sehen auf der Aufnahme. Und dann können die da rumtoben und das könnte gut sein mit dem Spielzeug, ja. Das erklärt auch, warum oft so Spielzeug verloren geht, ne? Also hier in Gänsefüßchen verloren geht von Kindern. Ich glaube, die hauen einfach ab, die Spielsachen. Nee, das ist so ein Zeugenschutzprogramm. Von Mattel, also da, wo ganz klar ist, so, hey, wir brauchen euch, um halt eben nochmal nachzuüberprüfen, ob unser Spielzeug wirklich lebt. Mhm. Und wenn die dann auffliegen, es war ja bei Toy Story auch zu sehen, dass es halt so verfeindete Spielzeuge auch gibt, die dann eben böse sind. Und also dieser Sir Hagelord, hätte ich fast gesagt, dieser pinke Bär, der war ja auch böse. So, und dass dann hinterher Mattel oder Hasbro oder die anderen Firmen. Steif sind, glaube ich, auch relativ wichtig dabei bei der Beobachtung. Angefangen damit, glaube ich, ja. Dass die eben hingehen und die Leute dann, also die Spionenspielzeuge dann eben in so ein Zeugenschutzprogramm. Und dann kommen die eben, vermute ich, in diese Greifmaschinen auf der Kirmes. Dann werden die dann, damit die da also wieder einen neuen Besitzer bekommen. Deswegen kriegt man diesen Greifmaschinen auch immer nichts. Die sind manipuliert, dass die nur quasi auch von qualifizierten Leuten rausgezogen werden können. Richtig. Also entweder von Mitarbeitern von Mattel, Hasbro etc. pp. Da gibt es wahrscheinlich irgendeine versteckte Tastenkombination, die dann zielgerichtet in Agenten Konami-Code ausfällt. Ja, genau, den Konami-Code genau. Zum Beispiel. Und, oder eben alternativ, dass von dem Spielzeug dann eben irgendwie, keine Ahnung, eine Gehirnwäsche vorgenommen wurde und die dann zu neuen Besitzern kommen. Oder wenn da halt so ein Sprachchip drin ist, damit die sich auch verständlich machen können, dann wird der einfach resettet, nochmal neu bespielt und das ist dann auch deren Gedächtnischip, dann sind die ganzen Erinnerungen drauf, weil das ist ja heute auch so, also die ganzen Spielzeuge, ganz egal, von der kleinsten Puppe bis zum Lego, da sind ja überall Computerchips drin. Ja. Und da, wo keine Computerchips drin sind, das kommt durch die Chemtrails. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Das ist ein guter Gedanke. Und ich habe neulich noch ein Video gesehen, da haben sie die neuen Furbies gezeigt. Ja. Und bei den neuen Furbies ist es so, da sind die Augen schon Bildschirme. Mhm. Damit der Furby eben dann, also so kleine LCD-Bildschirme sind das. Und damit der Furby eben Gefühle darstellen kann, weil ich glaube, dass die wirklich selber auch Gefühle haben. Dann ist der aber abgestürzt und geglitscht und dann war da ein Programmcode in diesem LCD-Bildschirm. Und ich glaube, das ist das, wenn Spielzeug resettet wird. Das ist das. Krass. Ja. Spannend. Aber unter dem Gesichtspunkt muss ich dir mal sagen, waren die Tamagotchis echt schlecht getarnt. Weil die Tamagotchis waren ja so ein bisschen so, um auch die Kinder an so dieses elektronische Spielzeug überhaupt zu gewöhnen, um dann mit dem anderen Spielzeug nachzuziehen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Game Boy oder Nintendo DS oder sowas, dass das sind ja auch Kameras drin. Ja. Das heißt, also Game Boy vielleicht noch nicht, wobei es gab auch eine Game Boy Kamera. So, das ist der Grund, warum ich meinen Game Boy seit Jahren in der Kiste im Schrank aufbewahre. Genau. Das heißt, selbst die Videospielkonsolen beobachten dich. Selbst der Computer, wo wir aufnehmen, da ist auch eine Kamera drin und auch der beobachtet uns gerade. Eigentlich müssten wir das abkleben. Ich hole mal eben Pflaster. Ja. Ja, du hast recht. Aber das, also ich habe, Karlchen ist schon echt lange bei mir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der was Böses wird. Der hätte doch längst, also der hätte so viele Gelegenheiten gehabt. Ich glaube, vor Karlchen musst du keine Angst haben. Aber Karlchen hat so große Augen und der ist echt mysteriös. Und da passen halt im Zweifelsfall auch große Kameras in diese Augen. Weil irgendwie musst du die Daten, die Karlchen aufnimmt, ja auch rüberkriegen mit der Elektronik. Und das in so einem mittelgroßen Plüsch. Löwen, dass dann nicht auch, gerade in den Augen, die dann auch so Glas oder Plastik manchmal sind, da passt auch Elektronik rein. Stimmt. Ja, ist auch der einzige Teil, wo irgendwie so fest ist, dass man dahinter Elektronik verstecken kann. Der Rest ist ja sehr weich, ne? Genau. Da würde es ja auffallen auch. Im Zweifelsfall hackt der sich einfach in dein WLAN ein und du merkst es überhaupt nicht. Wahrscheinlich liegt das daran, dass das manchmal ein bisschen langsamer ist. Ne? Du hältst es für eine Schwankung im Signal, aber es ist eigentlich Karlchen, der sich da gerade mit deinen Daten ins Internet hackt. Und dann diesen riesen Video-Upload macht. Genau. Verdammt. Karlchen muss ausziehen. Karlchen muss weg. Karlchen muss weg. Karlchen muss weg. Es tut mir leid, Karlchen. Es wird das Ende einer langen, wundervollen Freundschaft sein, die aber offenbar nur einseitig war. Da vertraut man seinen Plüschtieren seine größten Geheimnisse an und seine Ängste und seine Träume. Und dann wird man da so hintergangen. Deswegen, das ist mir wirklich dann in dem Moment klar geworden, wo ich gemerkt habe, dass Karlchen sich von dem einen Raum in den anderen selbstständig bewegt hat. Ja. Weil warum sollte er das sonst tun? Das ist richtig. Ihr seht, es gibt nur eine Lösung. Kauft euren Kindern keine Plüschtiere und Puppen mehr. Genau. Näht selber. Genau. Dann wisst ihr, was drin ist. Wahrscheinlich. Und dann haltet sie von den Chemtrails fern, damit sie nicht infiltriert werden. Mit diesem beruhigenden Gedanken. Gute Nacht. Gute Nacht. Schläfst du schon?